العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wir haben gestern gemacht oder wir machen weiter in den Hadith von Umar ibn Khattab رضي الله عنه, Hadith Jibril über den Iman, Islam und Ihsan. Wir sind gestern stehen geblieben bei dem Punkt, bei dem Hadith, La yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min. Also der Zani macht keinen Zina, während er mu'min ist. Ibn Rajab sagt, und Ahl Sunna haben Meinungsverschiedenheit gehabt darüber, ob er jetzt als mu'min naqis al-Iman, das heißt mu'min mit dessen Iman verringert ist, genannt wird, oder ob er nicht als Mu'min, als Nicht-Mu'min genannt wird, jedoch Muslim. Es gibt zwei Aussagen dafür. Und das sind zwei Überlieferungen von Imam Ahmed. Was den Ism, was den Namen von Islam betrifft, so wird er nicht verneint mit der Verneinung von irgendwas von seinen Pflichten. Okay? Das heißt, wir geben den Namen von Islam nicht von ihm weg, weil er einige Pflichten vernachlässigt hat. Okay? Oder einige Hurumat, also einige Verbote missachtet hat. Sondern all das wird nur verneint mit das, was es widerspricht. All das wird nur vollständig verneint mit das, was widerspricht, nämlich Kufr. Okay? Nämlich Kufr. Und es ist nichts bekannt von der Sunna, von der authentischen Sunna, dass der Islam von jemandem verneint wird, der etwas von den Pflichten des Islams unterlassen hat. Okay? So wie der Iman namentlich verneint wird, wie in den Hadith ist. Also über den Iman kam was, aber über den Islam kam nichts. Okay? Auch wenn es gekommen ist, also wenn es überliefert wurde, dass der Kufr auf einige Verbote genannt wurde. Okay? Auch wenn es kein großer Kufr jetzt in diesem Fall ist, aber der Name des Kufrs ist da. Okay, und ebenso auch Nifaq, Heuchlerei, so wie der Hadith was, drei Sachen, die drei Eigenschaften des Heuchlers. Die Ulama sind sich deswegen uneinig, ob derjenige, der eine große Sünde begeht, macht bitte rot für alle, Barakallahu fikum. Ob derjenige, der große Sünden begeht, ob er als klein, ob ein, als Kafir, Kufr Asghar, also kleiner Kufr genannt werden darf, oder als Munafiq, den kleinen Nifaq genannt werden darf, okay. Jedoch, sagt Ibn Rajab, ich kenne aber niemanden, also es gibt Meinungsverschiedenheit, Alhamdulillah. Es gibt Meinungsverschiedenheit darüber, ob man jemanden als Kafir, der große Sünden begeht, als Kafir den kleinen Kufr oder als Munafiq den kleinen Nifaq nennen darf oder nicht. Aber Ibn Rajab sagt, ich kenne aber niemanden, der es erlaubt hat, dass man von ihm den Namen des Islams verneint. Okay? Jedoch wurde von Ibn Mas'ud überliefert, dass er sagte, derjenige, der Unterlasser des Zakat, ist kein Muslim. Okay? Er sagt, aber das kann auch sein, dass er gesehen hat, dass er tatsächlich ihn als Kafir gesehen hat. Okay? Das heißt, jemand, der außerhalb des Islams ist, jemand, der von dem Islam austretet. Okay? Ebenso wurde von Umar überliefert, über denjenigen, der zu Hajj fähig ist und kein Hajj gemacht hat, dass er nicht von den Muslimen ist. Okay? Und das Äußerliche, das Offenkundige von das alles ist, dass die beiden Sahaba gesehen haben dass, und geglaubt haben, yani innerlich überzeugt waren, dass diese, entweder derjenige, der Zakat unterlässt oder kein Hajj gemacht hat und er war dazu fähig, dass diese Kuffar sind. Okay? Sie haben ja nicht nur den Namen gegeben, sondern sie waren tatsächlich davon überzeugt, dass diese Kuffar sind. Und deswegen wollte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu über diejenigen, die zu Hajj fähig waren und kein Hajj und nicht auf Hajj waren, wollte sie der Jizya verpflichten. Okay, er wollte sie der Jizya verpflichten, yani er wollte was? Er hat sie zu Kuffar erklärt. Okay? Er hat sie zu Kuffar erklärt. Kann man mich jetzt hören? Okay, Alhamdulillah. Er sagte, sie sind nicht in den Islam, noch nicht in den Islam eingetreten, so sind sie noch immer von Ahlul Kitab. Also die waren früher Ahlul Kitab. Okay. Und Umar al-Khattab hat gesagt, sie sind noch immer nicht in den Islam eingetreten, weil die waren noch nicht in Hajj, obwohl die dazu fähig sind. Okay? Und wenn uns ersichtlich wird, dass der Name des Islams nicht verneint wird, außer dass der Name des Islams nicht verneint wird, außer mit das, was ihm widerspricht und ihm auflöst, oder auflöst, okay, und etwas, was aus der Milla komplett austreten lässt, dann فاسم الإسلام إذا أطلق واقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق والعلم. Das heißt, dann, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass wenn der Name des Islams okay, verallgemeint wird oder mit Lob verbunden wird, okay, dann fällt darunter was? Der gesamte Iman. Okay? Dann fällt darunter der gesamte Iman von das Bestätigen, das Dirk und anderes auch. Verstanden? Wie es bereits erwähnt wurde von dem Hadith von Amr ibn Abasa, okay, den wir gestern erwähnt haben. Okay, als er gesagt hat, Wallahu alam, das war der Hadith, wir können es noch einmal durchgehen. Ja, genau. Dass der Mann, der zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und gesagt hat, was ist der Islam? Er sagt, dass du dein Herz Allah ergibst und dass die Muslime sicher sind oder dass du Muslime hütest von deiner Zunge und deiner Hand. Er sagt, welcher Islam ist am besten? Er sagte, der Iman. Er sagte, was ist der Iman? Er sagt, dass du an Allah und seine Engel und so weiter und so weiter glaubst. Ja? Er sagte, was ist bester Iman? Oder das Beste vom Iman? Er sagte, die Hijra. Er sagt, was ist die Hijra und so weiter. Und dann hat er gesagt, was ist die beste Hijra? Dann sagt er Al-Jihad. Okay? Das heißt, wenn wir allgemein, wenn der Name des Islams verallgemeinert wird, okay? Oder es wird verbunden mit Madh, mit Lob, dann fällt darunter der gesamte was? Der gesamte was? Iman. Barakallahu fik. Okay. Und der Nasai überlieferte von den Hadith von Uqba bin Malik, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam eine Sariya, also eine Brigade, geschickt hat. Also zum Kämpfen. So hat sie ein Volk angegriffen. Dann sagte ein Mann von ihnen, ich bin ein Muslim. Und dann hat ihm ein Mann aus der Brigade getötet. Also ein Muslim hat ihn dann getötet. Dann kam die Erzählung zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er sehr hart darüber gesprochen. Denn er hat ihm was kritisiert. Dann sagte der Mann, er hat es nur gesagt aus Zuflucht vor das Töten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah aba alayya an aqtula mu'mina dreimal. Allah azza wa jal verbot mir, dass ich einen Mu'min töte. Er nannte ihn was? Mu'min. Okay? So wäre der allgemeine Islam, wäre der allgemeine Islam oder würde der Iman, ja, würde unter den allgemeinen Islam nicht der Iman fallen und das Bestätigen der fünf Säulen, dann hätte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht so genannt. Und da wurde derjenige, der gesagt hat, ich bin Muslim, dann würde er nicht zu einem Mu'min werden, durch die bloße Aussage. Was heißt das? Dieser Mann hat was gemacht? Er hat gesagt, ich bin Muslim. Okay? So, man kann ihm dann nicht mehr sagen, und das ist das, was wir hier sagen, man kann dann nicht sagen, er ist Muslim, aber kein Mu'min. Nein, sobald jemand unter den allgemeinen Islam fällt, dann fällt er unter den allgemeinen was? Iman. Und dann geht man davon aus, dass er vollständig, yani an alles Iman hat, okay? Bis man das Gegenteil sieht, okay? So wie in den Hadith von Usama, radiallahu anhu, wo er was gemacht hat, vor einem Mann getötet hat, ist eine ähnliche Überlieferung, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat. Ach, ich habe gedacht, was ist das? Nein, vielleicht ist das die gleiche Erwähnung, aber es ist hier nicht der gleiche Name, yani. Und das ist auch nicht die gleiche Erzählung. Aber vielleicht ist es die gleiche Geschichte, Allahu alam. Ja? Auf jeden Fall, Usama radiallahu anhu hat mit einem gekämpft, von den anderen ist das Schwert runtergefallen, dann hat er La ilaha illallah gesagt. Dann hat ihm Usama was? Den Rest gegeben. Dann hat er es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, oder erzählt, dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, hast du ihn getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat? Er hat es nur gesagt aus Angst vor dem Schwert. Er hat gesagt, hast du seinen Herzen geschaut? Und das, was wir darunter verstehen, ist dann, das heißt, wenn jemand, ja, und das ist heute, das ist dieser Hadith, und diese Sachen sind auch eine Antwort auf diejenigen, die im Takfir übertreiben heute. Ja, wenn jemand La ilaha illallah sagt, ja, kannst du ihm nicht mit einer bloßen Verdächtigung aus dem Islam ausschließen. Auch wenn alles dafür spricht. Schau diesen Mann an. Spricht alles dafür, dass er was? Dass er das gesagt hat aus Angst vor dem Schwert. Er kämpft, er kommt, um den Muslimen zu töten. Er kämpft, sein Schwert fällt runter. Und dann sagt er was? La ilaha illallah. Und trotzdem, nein, in dem Augenblick schützt La ilaha illallah. Okay? Verstanden? Das heißt, dann gehe ich davon aus, dass er ein Mu'min ist, mit dem vollständigen Iman, ohne dass ich ihm irgendwas entziehe, und bis sich das Gegenteil, wenn sich das Gegenteil beweist. Okay? Und Allah Azza wa Jal erzählte oder berichtete von der Königin von Saba, dass sie in den Islam mit dieses Wort eingetreten ist. Sie sagte was? قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Das heißt, mein Herr, ich habe gegen mich selber übertretet oder Unrecht getan und ich ergebe mich und ich bin Muslima, ja, mit Sulaiman für Allah, den Herrn der Welten. Und er erzählte oder berichtete von Yusuf alaihi salam, dass er mit dem Sterben über den Islam Dua gemacht hat. Dass er Dua gemacht hat, dass er auf den Islam was? Dass er auf den Islam stirbt, entschuldige. Okay, und all dies weist darauf, dass der allgemeine Islam darunter fehlt was? Darunter fehlt der Iman. Dass unter den allgemeinen Islam das fällt, was unter den Iman fällt, von das Bestätigen und so weiter. Okay? Und in Sunan ibn Majah von Uday ibn Hatim radiallahu anhu, dass er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte mir, Ya Uday, Aslim taslam. Wenn Muslim, wirst du was? Sicher. Okay? Oder wirst du, ja, sicher. Ich sagte, was ist der Islam? Er sagte, du bezeugst, dass La ilaha illallah und du bezeugst, dass ich Rasulullah bin. Und du glaubst an die Schicksale allesamt. Das Gute davon und das Schlechte. Das Süße davon und das Saure. Okay? So, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt ihn, was ist der Islam? Er sagt ihm zuerst die Shahadatin, dann sagt er ihm was? Al-Qadr. Und Al-Qadr ist von was? Er kann was? Er kann Iman. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Iman unter den Islam was? Fällt. Okay? Okay. Und der Islam wurde hier mit dem Tawhid und Tasdiq, dieser Islam wurde hier mit dem Tawhid und Tasdiq eine Bestätigung von einer Gruppe von Salaf erklärt. Okay? Von einer Gruppe von Salaf erklärt. Von ihm, Muhammad ibn Jafar ibn Zubair und andere. Jedoch, wenn der Iman von jemandem verneint wird und der Islam für ihn bestätigt wird, wie die Araber, wie die wüsten Araber, über den Vers, den wir gestern gesagt haben, die Araber sagten, wir glauben, sprich, ihr habt noch nicht geglaubt, sondern sagt, wir sind Muslime. Über die Allah Azza wa Jal berichtet hat, so, was wird hier von ihnen verneint? Das Feststehen des Imans in ihren Herzen. Ja? Jedoch wird für sie bestätigt die Teilnahme an die äußerlichen Taten des Islams mit einer Art von Iman, die für sie die Tat wichtig macht. Okay, weil wir haben ja schon in den ersten Hadith gemacht, dass die Taten nur angenommen werden durch was? Ikhlas. In erster Linie Ikhlas und dann? Übereinstimmen mit der Sunna. Barakallahu fik. Und übereinstimmen mit der Sunna. Okay? Denn würden sie nicht diesen Teil von den Iman haben, wären sie keine Muslime. Okay? Wenn sie nicht diesen Teil von Iman haben, werden sie keine Muslime. Und wenn der Iman von ihnen verneint wird, dann würden, seine Wirklichkeit hier verneint und würde etwas von seinen Pflichten verringern. Das heißt, Hier wurde die Vollständigkeit des Imans vernannt und nicht der Grundsatz des Imans. Okay? Und dies ist darauf aufgebaut, dass der Iman, dass die Bestätigung, dass in den Herzen ist, sich verbessern kann. Yani einer hat es besser als der andere. Okay? Oder umgekehrt. Und das ist der, das Richtige. Okay? Und das ist die richtigere Meinung von zwei Meinungen von Imam Ahmad rahimahullah. Denn der Iman des Siddiqin, okay, so dass sie als würden sie in diesen Iman und das, was an sie, worauf, an sie, woran sie glauben, als würden sie es mit eigenen Augen sehen, diese aufrichtigen Salihin und Siddiqin und so weiter, okay, so dass sie kein, dieser Iman keinen Zweifel hat und kein Unsicherheit und so weiter hat, ist nicht wie der Iman von jemand von anderer, der noch nicht diese Stufe erreicht hat. Okay? So, dass wenn man ihm Zweifel bringt, dann kommt der Zweifel zu ihm. Ja? Einer kann mehr Iman haben als der andere und das ist auch klar. Der Iman von Abu Bakr al-Siddiq ist nicht wie der Iman von einem Idioten wie mich. Yani. Ist ja auch klar. Verstanden? Yani man muss auch yani die Sache unterscheiden. Oder der Iman von den aufrichtigen Brüdern heute, ja, die ihr Leben für Allah Azzawajal geben, ist nicht wie der Iman von einem Miskin von uns hier, subhanallah. Möge Allah Azzawajal sie annehmen. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Stufe von Ihsan so erklärt, dass der Mann so Allah so der Ibadah gebührt, als würde man ihn sehen. Denn wenn man ihn nicht sieht, dann sieht er dich. Okay? Und dies geschieht nicht für die Allgemeinheit der Mu'minin, sondern das ist eine Stufe, die erreicht nicht jeder. Und davon sagten einige von ihnen, also von den Zellern, ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صيا ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره Das heißt, Abu Bakr ist nicht schneller geworden, ist nicht höher geworden, ist nicht besser geworden als ihr mit mehr Beten oder mehr Fasten, sondern mit etwas, was in seiner Brust, in seinem Herzen fest war. Okay? Und Ibn Umar wurde gefragt, hatten die Sahaba gelacht? Haben die gelacht? Dann hat er gesagt, ja, während aber der Iman in ihren Herzen wie die Berge war. Okay? Wo ist das von den Iman, von denjenigen, in dessen Herzen der Iman nicht einmal einen Senfkorn oder ein Maiskorn wiegt? Das ist natürlich kein Vergleich. Wie diejenigen zum Beispiel, die von Ahlul Tawhid, von Feuer dann rauskommen, die Leute der großen Sünden oder die Leute allgemein der Sünden, ja, so kann man über die sagen, der Iman ist nicht in ihren Herzen angekommen, weil er schwach war bei ihnen. Dann sagt Ibn Rajab, und diese Themen, konzentriert euch, ich meine damit die Themen des Iman und Islam und Iman, Kufr und Nifaq, sind gewaltige, sehr gewaltige Themen. Denn Allah Azza wa Jal hängte von diesen Themen die Glückseligkeit oder die Unglücklichkeit ab. Und ob man die Jannah verdient oder Feuer. Okay? Das heißt, das sind ganz gewaltig, und das haben wir schon mehrmals besprochen über die Warnung von Takfir, ja, dass sowas, so ein Thema, sehr gefährlich ist. Okay? Und wir haben das auch schon gesagt, so wie Ibn Rajab das sagt hier, und die Meinungsverschiedenheit über ihren Namen und ihre Bedeutungen ist die erste Meinungsverschiedenheit, das in der Umma stattgefunden hat. Okay? Und es ist auch der Streit der Khawarij mit den Sahaba, auch deswegen. Okay? Denn die Khawarij haben die Sünde der Muwahhidin vollständig von Islam ausgeschlossen. Okay? Und haben sie in den Kreis des Kuffers eintreten lassen. Und sie haben sie auch die Behandlung der Kuffar behandelt. Und somit haben sie das Blut der Muslime und ihre Gelder für halal erklärt. Dann, nach die Khawarij, kam der Streit mit dem Mu'tazila. Ja? Und ihre Aussage mit der Manzila bein al Manzilatayn. Und übrigens, diese Aussage zeigen heute manche Khawarij. Ja? Mit der Manzila bein al Manzilatayn. Die Mu'tazila, es gibt bei ihnen nicht nur Muslim und Kafir, sondern es gibt auch was dazwischen. Okay? Und es gibt Khawarij heute, die das sagen. Er ist weder Kafir noch Muslim, er ist Mushrik. Was heißt Mushrik? Kafir. Sagt, nein, er ist nicht Kafir, er ist Mushrik. Okay? Sie machen so, yani. Wenn jemand Kufr macht, oder wenn jemand Schirk macht, dann, sobald, und er ist Jahil, und er ist Jahil, oder seine irgendeine andere Entschuldigung, muss ja nicht Jahil sein, sondern irgendeine andere Entschuldigung ist anerkannt, dann schmeißen sie ihn trotzdem aus dem Islam raus, okay, bis man ihm die Hujja bringt, bis Qiyam al-Hujja, okay, aber er ist halt kein Kafir. Wenn er dann die Hujja akzeptiert, kommt er wieder in den Islam zurück. Wenn er die Hujja nicht akzeptiert, ist er ein Kafir. Und das ist die Stufe zwischen den zwei Stufen. Und das ist genau die Aussage der Mu'tazila. Al-Manzilatu bain al-Manzilatayn. Okay? Wartet einen Augenblick. Ich glaube, von ihren Usul ist auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich überprüfe das noch kurz, ihre ersten Usul ist der Tawhid. Ja. Ja, Al-Tawhid und Al-Adl, okay, wir haben fünf Usul, fünf Grundsätze. Tawhid, Gerechtigkeit, die Stufe zwischen die zwei Stufen, okay, dass die Strafe durchgesetzt wird, sozusagen, okay, das Gute gebeten und das Schlechte verbeten und so weiter. Ja? Ihre Grundsätze sind im Großen und Ganzen keine schlechten Namen und Tawhid als erstens. Und das lässt uns was sagen. Nicht jeder, der über Tawhid redet, ha? Nicht überall, wo Tawhid draufsteht, ist auch Tawhid drinnen. Allah musta'an. Jeder redet über Tawhid. Allah musta'an. Okay? Also dann kam der Streit mit der Mu'tazila. Und ihre Aussage mit der Stufe zwischen die zwei Stufen. Dann kam der Streit mit dem Murji'a und ihre Aussage, dass der Fasiq ein Mu'min ist mit vollständigem Iman. Okay? Und die Ulama früher und jetzt haben über diese Angelegenheiten sehr viele und unterschiedliche Werke verfasst. Das ist noch immer die Aussage von wem? Von Ibn Rajab rahimahullah. Und von denjenigen, die über den Iman schrieben, von der Imam al-Salaf, war Imam Ahmad, Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, Abu Bakr ibn Abi Shayba und Muhammad ibn Aslam al-Tusi. Und die Werke und das Verfassen von Werken nach ihnen, ja, von allen Gruppierungen, sind dann viel mehr geworden. Ja. Und wir werden hier eine kurze Lehre sagen, dass inshallah diese ganze Thematik begnügt, inshallah. Also wir haben hier yani, die Sache so erklärt, dass es inshallah für jeden genügt, der yani, Allah azza wa jalla an sich gibt. Okay? Wir haben bereits gesehen, dass die Taten unter der Begrifflichkeit des Islams und unter der Begrifflichkeit auch des Imans was fallen. Und wir erwähnten, dass was darunter fällt von den äußerlichen Taten, der Gliedmaßen, die äußerlich sind. Und es fällt auch darunter die innerlichen Taten. Okay, so fällt unter den Taten des Islams der Ikhlas, die Aufrichtigkeit der Religion für Allah Azza wa Jal, dass ich Tawhid yani, okay, und das Ratgeben für ihn und für seine Diener, okay, und dass man einen friedlichen Herzen für die Mu'minin hat, vor Risch, also Betrug, Hasad und Neid, und Hekt, Groll und alles, was darauf folgt, von den Arten des Leides. Und es fällt auch unter die Begrifflichkeit des Imans, okay, dass die Herzen was beben vor Allahs Gedenken und ihre Demut, wenn sie sein Gedenken und sein Buch hören. Und dass der Iman dadurch auch steigt. Dass man auf Allah Azza wa Jal vertraut und dass man Allah Azza wa Jal fürchtet, wenn man alleine ist und öffentlich auch. Und dass man mit Allah Azza wa Jal als Herr zufrieden ist und mit dem Islam als Religion zufrieden ist und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Gesandter zufrieden ist. Und dass man es wählt, dass die Seele mit den schlimmsten Arten des Leides verloren geht, als den Kufr. Yani, dass ich das vorziehe, als dass ich jemals den Kufr wähle. Okay? Und dass man es fühlt, dass Allah Azza wa Jal den Diener nahe ist. Okay? Und dass man sich immer daran erinnert, an Allah Azza wa Jal, und dass man Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten mehr liebt, als alles andere. Und die Liebe für Allah und der Hass für Allah. Okay? Und dass man für Allah gibt und für Allah zurückhält. Okay? Und dass alle Bewegungen oder Nichtbewegungen, yani still bleiben, ja, für Allah Azza wa Jal sind. Okay? Und so weiter. Yani er erzählt hier mehrere Sachen. Ja? Und dass man viel Haya hat und Husn Khuluq, yani viel Scham hat und gutes Benehmen hat. Und dass man das liebt, was man für seine Brüder von den Gläubigen liebt. Und dass man die Mu'minin tröstet. Okay, vor allem die Nachbarn. Okay, und dass man die Mu'minin unterstützt und beisteht und stärkt. Und dass man traurig ist für das, was sich traurig macht. Okay? All das fällt unter was? Unter Iman. Weil warum? Weil die Taten von den Iman sind. Okay. Er erwähnt dann, Ibn Rajab rahimahullah, erwähnt dann einige Ahadith, über dies. Davon ist, was in Muslim Imam Ahmad und in Nasa'i von Muawiyah, Ibn Huyayda oder Ibn Hayyida. Er sagte, ich sagte, ja Rasulullah, bei denjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandet hat, mit was hat Allah dich entsandet? Er sagte, mit dem Islam. Er sagte, was ist der Islam? Er sagt, dass du dein Herz Allah ergibst und dass du dein Gesicht Allah zu Allah richtest und dass du das geschriebene Gebet betest und die verpflichtende Zakat entrichtest. Und in einer anderen Überlieferung, er sagte, und was ist das Zeichen oder der Beweis für den Islam? Er sagte, dass du sagst, ich ergebe mein Gesicht für Allah Azza wa Jal und ich verzichte auf alle Arten von Schirk und Kufr und so weiter. Ja, und dass du das Gebet verrichtest und die Zakat entrichtest. Okay? Und alles, was von den Muslimen ist, bei den Muslimen haram. Yani alles, was bei den Muslimen ist, Geld und Blut und so weiter, ist für den anderen, was haram, dass er es mit Zwang nimmt. Yani. Okay? Und in den Sunnan von Jubair ibn Mut'am, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte in seiner Khutbah, bei Mina, okay, zwei Sachen, von denen wendet sich kein Herz eines Mu'min ab. Das die Akhlas, die Aufrichtigkeit der Taten für Allah Azza wa Jal, okay, und die Nasiha für Ulatul Umur, für die Befehlshaber, okay, und das Festbleiben, yani nicht weggehen von der Gemeinschaft der Muslime. Ich komme gleich. Das heißt, drei Sachen, von denen soll sich das Herz eines Mu'mins nicht abwenden. Ha? Der Ikhlas der Taten für Allah Azza wa Jal, die Nasiha, die Ratgabe an die Befehlshaber und das Festbleiben bei der Jama'at ul Muslimin, bei der Gemeinschaft der Muslime. Okay? Diese drei Sachen, okay, die bringen den Hass von den Hass und den Groll von den Herzen des Muslims weg. Okay, natürlich muss man dazu auch erklären, für die Leute, die ein bisschen noch betrunken sind, also nicht hier im Raum, sondern allgemein, von manchen Internetseiten und manchen Gruppierungen, natürlich Ulatu Umur al-Muslimin sind hier gemeint, die Befehlshaber der Muslime und nicht Ulatu Khumur al-Muslimin. Ja? Also wir reden hier von die Ulatu al-Umur, die wirklich Ulatu al-Umur sind, und Ulatul Umur al-Muslimin sind keine Kuffar. Okay? Und sobald einer Kuffar begeht und Kafir wird, okay, und Tagut wird, dann ist er kein Wali Amr mehr für die Muslime. Okay? Und Allah Azza wa Jal erwähnt das auch. Okay? Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Al-Muslim, Achul Muslim, okay, der Muslim ist der Bruder des Muslims, la yazlimu, er ist nicht ungerecht zu ihm, wa la yakhdhilu, er lässt ihm nicht im Stich, wa la yahqiru, und verachtet ihm nicht. Ja? Es reicht einem Menschen von Schlechtem, von Übel, dass er seinen muslimischen Bruder verachtet. Es reicht ihm. Ja? Und alles von den Muslimen ist über den Muslim haram. Sein Geld, sein Blut und sein Geld und seine Ehre. Okay? Also seine Frau. Oder sonstiges, ja. Und was aber über das, dass er unter der Begrifflichkeit des Imans fällt, gekommen ist, so ist ein Beispiel davon. Innama al-Mu'minuna, das haben wir gestern schon gemacht. Die Gläubigen sind diejenigen, wenn Allah Azza wa Jal gedacht wird, dann ihre Herzen erbeben und wenn seine Verse über sie gelesen wird, steigt das ihren Iman und sie vertrauen auf ihren Herrn, diejenigen, die das Gebet verrichten und von das, was wir ihnen als Rest gegeben haben, ausgeben, die sind die wahren Mu'minin, Gläubigen. Okay? Okay? Und so weiter und so fort von vielen Versen. Und die Zufriedenheit, und in Sahih Muslim von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, gekosten, den Geschmack des Imams hat gekostet, wer mit Allah als Herr zufrieden ist und mit der Religion, mit dem Islam als Dien, als Religion zufrieden ist, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gesandter. Und die Zufriedenheit mit der Rububiyya, also mit Herrsein, mit Herrsein von Allah Azzawajal, beinhaltet die Zufriedenheit mit der Ibadah zu ihm alleine, la sharika lah, ohne Partner. Okay? Und die Zufriedenheit mit seiner Lenkung des Dieners und seine Wahl für ihn. Und die Zufriedenheit mit dem Islam als Dien beinhaltet, dass man ihm wählt über die restlichen Religionen oder die Adyan. Und die Zufriedenheit mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gesandter beinhaltet die Zufriedenheit mit alles, womit er von Allah azzawajal gekommen ist. Und die Zufriedenheit von dies mit der Ergebenheit und Zufriedenheit, Ergebenheit und Zufriedenheit, ist, wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Okay, aber nein, bei deinem Herrn, sie werden nicht glauben, bis sie dich als Richter in ihre Streitigkeiten einsetzen und dann in ihre Herzen nichts dagegen empfinden, was du gerichtet hast, und sich völlig ergeben. Okay? Und das ist ein Vers über denjenigen, der über den Kufr von denjenigen, der Allah und sein Gesandter nicht als Richter einsetzt und sich nach einer anderen Gesetzen einrichtet. Richtet. Und in Sahihain von Anas radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, und diesen Hadith haben wir schon gemacht, drei Sachen, wenn sie in einem sind, findet er die Süße des Imans, dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als die restlichen, und dass er den Menschen liebt, er liebt ihn nur für Allah, und dass er es hasst, in den Kufr zurückzukehren, genauso wie es hasst, was? In den Feuer geworfen zu werden. Okay? Und von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Hadith bei Imam Ahmad al-Tirmidhi, wer für Allah gibt und für Allah hindert und zurückhält, für Allah liebt und für Allah hasst. Und noch eine Ziyada von Imam Ahmad, bei Imam Ahmad, yani, und für Allah heiratet, okay, oder verheiratet, geht auch, okay, dann hat er sein Iman vervollständigt. Und in einer anderen Überlieferung von Imam Ahmad, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, was ist der beste Iman? Er sagte, dass du für Allah lebst und für Allah hast und dass du deine Zunge beschäftigt mit Dhikr für Allah azza wa jal, Gedenken Allahs. Er sagte, um was ja Rasulullah? Er sagte, dass du für die Menschen lebst, was du für dich selber lebst, und dass du für sie hast, was du für dich selber hast. Und in einer anderen Überlieferung, dass du was Gutes sagst oder schweigst. Okay? Und von Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, Hadith bei Imam Malik, bei Imam Ahmad, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der festeste Halt des Imans ist, dass du für Allah lebst und für Allah hast. Okay? Und Ibn Abbas sagte, liebe für Allah und hasse für Allah, sei loyal für Allah, Mu'ala für Allah, yani, und Feinde für Allah an. Denn somit bekommst du die Loyalität von Allah Azzawajal. Dann bist du ein Wali von Allah Azzawajal. Das heißt, eine Dienerschaft, die Dienerschaft von Allah Azzawajal. Und niemand, kein Diener wird den Geschmack des Imans finden, selbst wenn er viel betet und fastet, bis er so ist. Das ist die Aussage von Ibn Abbas. Und die meisten Leute streiten über die Angelegenheiten der Dunya. Okay? Und das schützt ihre Leute für gar nichts. Dies überlieferte Ibn Jadir al-Tabari und Muhammad bin Nasr al-Maruzi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.